hört. Framatz, musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 118 mit Ernest Ranglin, Hank Ballard, James Brown, B.B. King, The Four Tops, Billy Butler, Art Tatum, Laverne Baker, Everett Barksdale, Cardinal Rex Jim Lawson, John Mayle, Son House und Dr. Victor Olaiya. Thank you.

In Ghana und Lagos in Nigeria liegen beide am Golf von Guinea, der Teil des Atlantischen Ozeans ist und Westafrika umgibt. Der Musikstil Highlife hat seinen Ursprung in Ghana, aber war ebenfalls sehr in Nigeria und dort besonders in den Küstenstädten beliebt. Wir hörten soeben den Trompeter und Bandleader Dr. Victor Olaiya aus Calabar, Nigeria, der als ein Bindeglied zwischen dem Highlife aus Ghana und dem später in den 60er Jahren entstandenen Afrobeat aus Nigeria angesehen werden kann. Dr. Victor Olaiya veröffentlichte seit den späten 50er Jahren Platten. Omo Pupa, den Titel, den ich gespielt habe, stammt aus den frühen 60er Jahren. Später in dieser Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro werde ich einen weiteren Highlife-Trompeter und Bandleader aus Nigeria präsentieren. Kardinal Rex Lawson war 8 Jahre jünger als Victor Olaiya, verstarb aber bereits mit 32 Jahren bei einem Autounfall 1971. Sowohl die Trompete als auch die mit Fingerpicking gespielte Gitarre waren im Highlife sehr populär. Auf Highlife folgten der Gitarrist Ernest Ranglin und der Pianist und Keyboarder Monty Alexander aus Jamaika. Die 5446 Was My Number von Toots and the Maytals coverten. Am Schlagzeug dabei Idris Muhammad, der war nicht nur als Leo Morris schon mit Fats Domino mal im Studio, sondern sogar auf vielen Jazz-Platten-Sessions des Blue Note und Prestige-Labels zu hören. Der dritte Künstler, Hank Ballard, war dann gleich zweimal vertreten, einmal mit The Twist, der Originalversion des Chubby Checker-Hits, der 1959 einen neuen Tanz weltweit bekannt machte. 12 Jahre später war Hank Ballard Teil der James Brown Revue. James Brown produzierte Hank Ballards From the Love Side und Hank Ballards ist den meisten Hörern durch seine frühen Aufnahmen aus den 50er bis 60er Jahren bekannt. Bei James Brown ist das fast umgekehrt, dass er erst in der zweiten, dass die Leute heute sich eher an seine Hits aus den mittleren 60er Jahren bis in die 70er erinnern können, aber auch schon in 50er Jahren war er aktiv. Zu dieser Zeit verhalf Hank Ballard James Brown zum Plattenvertrag. Aus dieser Zeit 1956 habe ich nun I Feel Like Coming On mit den Famous Flames ausgewählt. Since I've been born, yeah, just tell me, pretty baby, tell me what you got. Verbleiben der Zeit, die mittleren 50er Jahre, dem Stil Rhythm and Blues und dem Land USA treu, ebenfalls musikalisch. 1953 nahm B.B. King für das RPM-Label, einem Unterlabel von Modern Records aus Los Angeles, Woke Up This Morning auf. 3 Jahre später machten die Four Tops ein Cover davon im damals beliebten Doo-Wop-Stil. Und wer bisher immer noch nicht weiß, warum Doo-Wop diesen Namen trägt, der oder die sollte mal ganz genau hinhören, was Rinaldo Obi Benson, Lawrence Payton Jr. und Abdul Duke Fakir singen. Endlich kann man sie mal richtig gut hören und verstehen auf dieser Aufnahme von Chess Records in Chicago. Bei Motown hörte man ja in der Hauptsache immer nur Levi Stubbs, der schon immer der Leadsänger der Four Tops war. Die anderen drei wurden sehr häufig von der Riesenbesetzung Funk Brothers plus Detroiter Symphonieorchester fast verschluckt, natürlich auch auf Same Old Song von 1965. Im Juli 2024 verstarb das letzte lebende Mitglied der Original Four Tops, Abdul Fakir. Und tatsächlich hat er mit einer Version der Four Tops noch einen Monat vor seinem Tod mit 88 die Bühnen der USA bespielt. I woke up this morning, my baby was gone. Play with me, oh baby. play with me. I feel so bad, I'm in misery. Oh, I feel so bad, I'm in misery. Sweet. Diener war's, The Butler Did It, nicht der Gärtner. 1970 spielte Gitarrist Billy Butler dieses Stück auf einer sechsseitigen Bassgitarre ein. An den anderen Seiteninstrumenten standen ihm nicht nur Chuck Rainey am Fender Precision Bass, sondern als einer der anderen beiden Gitarristen Everett Barksdale zur Seite. Den hatte ich schon oft das Mal in früheren Folgen von Framers Musikalisches Fundbüro gespielt, weiß aber nicht unbedingt, ob ich ihn namentlich erwähnt hatte. Under the Boardwalk von den Drifters hatte ich bereits im Programm, Love is Strange von Mickey und Sylvia ebenso. Da konnte man ihm lauschen, oft nur als Rhythmusgitarristen oder Lieferanten dezenter Licks. Dafür wurde er bei Studio-Sessions gebucht. Ja, unter anderem für Sessions von Louis Armstrong, Sam Cooke, King Curtis, Solomon Burke oder Sammy Davis Jr. Nun hören wir ihn in drei recht unterschiedlichen Funktionen. Zuerst als Gitarristen der Piano-Super-Legende Art Tatum auf September Song, danach als Rhythmusgitarristen von Laverne Baker auf Dixie Billy und zu guter Letzt als Solo-Interpreten einer seiner wenigen Singles, Firewater von 1962. Darauf spielte er alle Gitarren selbst ein und setzte verschiedene Bandgeschwindigkeiten bei diesen Aufnahmen ein, ähnlich wie schon Les Paul Jahre zuvor gemacht hatte. Thank you. real dance they call a Dixabilly. They don't need a real dance floor. They just scatter some straw and then they get a trombone to wail. A Dixabilly. See them grooving, really moving. Man alive and hands are jiving. Dixabilly, take a honky tonk piano played in a southern manner. Make it rock with a northern beat. A Dixabilly. Watch them strutting and kicking. It beats doing the chicken. No one leaves till the rooster crows. A Dixabilly. Dixabilly, Dixabilly. Wie schon am Anfang von Framats musikalisches Fundbüro angekündigt, gab es soeben den versprochenen Nachschlag Highlife aus Nigeria, Cardinal Rex Jim Lawson, Barry Boté von 1969. Wenn Musikjournalisten vom Vater des britischen Blues schreiben oder sprechen, fielen früher immer wieder zwei Namen. Einer ist mittlerweile etwas verblasst, nämlich der von Alexis Corner. Der hatte Brian Jones, Mick Jagger, Charlie Watts und Jack Bruce gefördert. Der ist aber schon mit Anfang 50 irgendwann in der ersten Hälfte der 80er Jahre verstorben. Der zweite Name ist natürlich John Mayle und in besserer Erinnerung. Immerhin wurde der Mann 90 Jahre alt und ist erst im Juli 2024 verstorben und war beinahe bis zu seinem Tod aktiv. Unter seinen Fittichen waren in ihren Anfangstagen Mick Fleetwood und John McVie, die Rhythmusgruppe von Fleetwood Mac, und der Nachfolger von Brian Jones bei den Rolling Stones, Mick Taylor. Der war 1968 bei den Blues Breakers unter Vertrag genommen worden. Jetzt kommen John Mayle und seine Blues Breakers von 1966 zum Zug. Nicht mit Mick Taylor an der Gitarre, sondern Eric Clapton, der zu dieser Zeit die Yardbirds verlassen hatte, und Mick Fleetwood und John McVie am Schlagzeug und der Bassgitarre. Den Titel hatte Otis Rush ca. 10 Jahre davor für Cobra Records in Chicago eingespielt. All Your Love. All the loving is loving. matter with you, sir. Ain't satisfaction, don't care what I do, yeah, mama. What's the matter with you? Said it ain't satisfaction, baby. Don't care what I do. Make a music kickin', stable down. Oh, brown skin woman will make a rabbit move to town. Oh, but a red black woman will make a music kickin', stable down. Yeah, they know how I'm there, you know. Born in hell, sir. Where I'm going when I die, you know. Body tell, oh, they know how I'm now. And polish your wall. If or not, my black mama's face shine like the sun. Oh, lipstick and powder, well, that's your wall. If or not, well, you see my milk cow till I hurry home. I had no milk since that cow been gone. Have you seen my milk cow? Britischer Blues war die eine Sache, ein Blues gänzlich ohne jeglichen Zusatz oder Einschränkung im Namen war dann doch eine ganz andere Sache. Das stellten Clapton, Keith Richards und Co. spätestens fest, als sie in den 60er Jahren irgendwann den Originalen beim American Folk Blues Festival Touren begegneten. Unter anderem war bei einer dieser Festivals Gitarrist und Sänger Son House 1967 zu Gast. My Black Mama Part 1 stammte aber von über einem Vierteljahrhundert davor. Der Blues hat seine Wurzeln in Afrika. Afrika ist aber groß, sogar sehr groß. Tansania liegt an der Ostküste und hat 68 Millionen Einwohner. Das davon nördlich gelegene Kenia immerhin 48 Millionen. John Ondolo stammte aus Tansania, verbrachte seine Musikerlaufbahn in den 60er Jahren aber hauptsächlich in Kenia und klang ziemlich anders als kenianische Musiker. Zwischen Ende der 50er Jahre und Anfang der 60er Jahre spielte er ein Dutzend Singles ein, zuerst auf einer offen gestimmten akustischen Gitarre, später auf einer Elektrogitarre. Tum Shukuru Mungu wurde wohl noch in den 50er Jahren aufgenommen. Das war Framas musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und viel Spaß nun mit John Ondolo aus Tansania bzw. Kenia. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Tusifu Tatu Mtakatifu wa Mungu mmoja. Tusifu Tatu Mtakatifu wa Mungu mmoja. tutendea kwa sababu ndiye mumba wa kila kitu katika uwingu mkubwa wa ulimwengu Mungu ametumba tumpende tutumikie tumtumikie katika nchi tulipo wazima Hata misho tukesha kufa twende kwake Wingu ndio makao mema kwa watakatifu wote Ukumbuke ndugu hapa ulipo we mugeni Leo ni kicheko kesho ni machozi Ni vema utimize yote aliyotumwa kwako Wakati usiojua mlango utafungwa Nakwambia we sasa geuza mwendo wako Mfuate mkombozi wako aliyekukomboa Jihadhari na shetani mufuate na mwisho Yeye ukuzunguka kati yako kama simba Akikwambia neno ulifate mwisho ni tabu Mfuata shetani wapoteza roho yako Shetani hana makao mema tamilele Shetani hana makao mema tamilele Mfuate ndugu wangu bwana takuokoa kwenye tabu zote Bwana na Bwana Roho Mtakatifu mubarikie